Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Utopien, die sind zwar ganz gut für soziologische Aufsätze oder für philosophische Diskussionen, Star Trek ist wirklich eine der ganz wenigen Utopien, die es im Mainstream geschafft haben. Wir alle sind Forscher, getrieben von der Neugier auf das, was hinter dem Horizont ist. Was hinter unseren eigenen Küsten liegt. Die Geschichten handeln nicht über Technik und auch nicht über Aliens, die jetzt eine Invasion auf der Erde durchführen wollen, sondern da geht es im Wesentlichen um das menschliche Zusammenleben. Dass das wichtigste Freiheit ist im Leben der Menschen. Wir, das Volk. Alle Bürger haben die gleichen Rechte. Ich glaube, die Wurzeln von Star Trek liegen in so einer tiefen humanistischen Überzeugung, die Gene Roddenberry gehabt hat. Also ich glaube, er hatte die Idee, ein Zukunftsbild der Menschheit zu entwickeln, wo nicht alles perfekt ist, wo aber die Menschheit gelernt hat aus ihren Fehlern und zu einer besseren Gesellschaftsordnung gekommen ist. Sebastian Stoppe, Politik- und Kommunikationswissenschaftler aus Leipzig. Die Idee war, dass man in naher Zukunft eine Föderation hat, die die unterschiedlichsten Völker umfasst und dass auf der Erde Frieden eingekehrt ist, dass es keine Hungersnöte mehr gibt, dass man sozusagen mit diesem technischen Fortschritt eine Basis schafft, dass man damit in Zukunft ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Andreas Rauscher, Medienwissenschaftler aus Mainz. Stoppe und Rauscher haben beide ihre Dissertation über Star Trek geschrieben, haben das Phänomen aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Sternzeit 1513,1, das Jahr 2266. Die USS Enterprise fliegt zum ersten Mal über die Bildschirme US-amerikanischer Fernseher. Auf der Erde schreibt man dagegen erst das Jahr 1966. Inmitten des Kalten Krieges kreiert der Drehbuchautor und Filmproduzent Gene Roddenberry eine Fernsehserie, die sich von allem bis dahin Dagewesenen radikal unterscheidet. Auch von der Science-Fiction, die das damalige Publikum gewöhnt war, und der bis heute 5 Serien, 13 Kinofilme und einige 100 Romane gefolgt sind. Die Uridee von Star Trek war, dass man in den 1960er Jahren, als gerade die Zeit stark vom Kalten Krieg geprägt war, dass man da ein Fortschrittsideal entwirft, das sehr demokratisiert ist und in dem auch im Unterschied jetzt zur typischen Invasions-Science-Fiction, in der dann irgendwelche UFOs vom Mars, die für den Kommunismus stehen, zurückgekämpft werden, dass stattdessen in Star Trek diplomatische Lösungen im Mittelpunkt stehen. Star Trek war diskursiv, inhaltlich fordernd. Und es wurde viel geredet, aber wenig getan. Dass der amerikanische Fernsehsender NBC den ersten Pilotfilm ablehnte, ist kein Wunder. Roddenberry bekam eine zweite Chance und musste Zugeständnisse machen. Mehr Faustkämpfe und weniger Philosophie. Roddenberry erklärte mal, dass er die Serie sozusagen als Western, als Wagon Train to the Stars verpackt hatte, damit man sie an die Sender verkaufen konnte. Trotz der Kompromisse. Roddenberry rückte keinen Meter ab von seinem humanistischen Fortschrittsideal einer geeinten Föderation der Planeten. Die Menschheit in Star Trek hat Ungerechtigkeit und Krieg überwunden. Religion gilt als etwas, was die fortschrittliche Gesellschaft längst hinter sich gelassen hat. Anstelle von Macht, Streben und Gier als Triebkräfte der Menschheit ist alleine der Drang nach Erkenntnis getreten. Rassismus gibt es nicht mehr. Auf der Brücke taten neben dem klassischen amerikanischen Helden Captain James T. Kirk auch ein russischer Waffenoffizier und ein weiblicher schwarzer Kommunikationsoffizier ihren Dienst. Zur Zeit des Kalten Kriegs und inmitten einer von Rassenunruhen erschütterten USA ein gesellschaftspolitisches Ausrufezeichen. Und dass ein Alien namens Spock nicht bedrohliches Monster, sondern vernunftbegabtes Wesen und gleichberechtigtes Mitglied der Crew war, war ebenfalls radikal neu. Roddenberrys Vision der Zukunft war in vielerlei Hinsicht zu gut, um wahr zu sein. Also ich finde, betrachtet man das Star Trek der 80er Jahre und das davor, dann kann man sicherlich sagen, dass Star Trek eine naive Utopie war. Malte Kirchner ist einer der Macher des Trekcast, eines Star Trek Podcast, der inzwischen mit einigen tausend Hörern zu den erfolgreichsten Star Trek Fanprojekten in Deutschland gehört. Trekcast Nummer 53. Es geht um Deep Space Nine. Wir reden über die zweite Staffel. Los geht's. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trekcast. Energie. Einmal im Monat schalten sich Kirchner und seine Kollegen Thorsten Kroke und Jan-Patrick Schlame zur Redaktionskonferenz zusammen, um über Star Trek zu fachsimpeln. Um Zynismus in so einer eher dunkleren Gesellschaft oder sehr realistisch orientierten Gesellschaft zu sehen, hilft einem, eine Utopie einmal den Spiegel aufzuzeigen. Zentraler Bestandteil von Star Trek, die Gewissheit auf der richtigen Seite, auf der Seite des Guten und des Fortschrittlichen zu stehen. Und die Möglichkeit, über das erzählerische Mittel der Utopie die Gesellschaft der Gegenwart zu kritisieren. Good evening, I'm Mike Wallace. With a bold series of raids during the last three days, the enemy in Vietnam has demolished the myth that allied military strength controls that country. Nur drei Tage nach Beginn der Tet-Offensive, die die amerikanische Öffentlichkeit mit der Realität des Vietnamkrieges konfrontierte, am 2. Februar 1968, brachte Star Trek einen deutlichen Kommentar an der Kriegspolitik der US-Regierung. Ja, die Bewohner hier sind in ihrem Garten Eden geblieben. Pfeil und Bogen für die Jagd. Es gibt keine Streitigkeiten untereinander. Es ist hier ausgesprochen friedlich und ruhig. Hey, Vorsicht, in Deckung! Pfeil und Bogen, Captain? Dorfbewohner mit Steinschlossgewehren, wie ist das möglich? Ihre Entwicklung war längst nicht so weit fortgeschritten. Auf dem entfernten Planeten Neural ist die eine Hälfte der friedlichen, vorindustriellen Bevölkerung plötzlich mit modernen Waffen ausgestattet und beginnt einen blutigen Krieg. Als ich vor 13 Jahren auf dem Planeten war, haben die Dorfbewohner gerade gelernt, wie man Eisen schmiedet. Wollen Sie damit sagen, dass den Bewohnern dieses Planeten wahrscheinlich von einer fremden Macht geholfen wurde? Diese fremde Macht sind natürlich die Klingonen. Jene kriegerische Rasse, die mit ihren Bärten und Augenbrauen aussehen wie die Parodie russischer Hunnenvölker. Und die damit eine nur kaum verhüllte Metapher auf den feindlichen Block im Kalten Krieg darstellen. Sie lösen auf dem friedlichen Planeten den Stellvertreterkrieg aus. Die Föderation, der Westen, spielt das Spiel bereitwillig mit. Erinnere dich doch mal an die Großmächte des 20. Jahrhunderts. Die haben sich damals waffenstarrend gegenübergestanden, aber zu einem Krieg kam es trotzdem nicht. Ja, ich erinnere mich. Aber man hatte dauernd Angst, dass es dazu kommen könnte. Was würdest du denn vorschlagen? Dass nur eine Seite mit den modernsten Waffen ausgerüstet wird? Du kannst versichert sein, dann würden wir jetzt nicht friedlich im Weltraum herumfliegen. Nein, die einzige Lösung ist Gleichgewicht der Kräfte. Beide müssen gleich stark sein. Und wenn die Klingonen noch mehr Waffen liefern? Dann werden wir unseren Freunden auch mehr Waffen geben, um sie genauso stark zu machen. Ein schmutziges Spiel. Die Originalserie der 60er Jahre war voll von Anspielungen und Stellungnahmen auf den Kalten Krieg und die politische Lage in den USA. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Die vielleicht deutlichste Parallele zum Kalten Krieg handelt von dessen Ende. Dezember 1991, keine drei Wochen vor dem offiziellen Ende der Sowjetunion, beendet Captain Kirk den Kalten Krieg der Föderation mit den Klingonen im Kinofilm Das unentdeckte Land. Es gibt ein altes vulkanisches Sprichwort. Nur Nixon konnte nach China gehen. Der Mond Praxis, wo sich die Hauptenergieversorgung des klingonischen Imperiums befindet, explodiert. Und als Folge ist die Atmosphäre des klingonischen Heimatplaneten vergiftet. Ein konkreter Hinweis auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Infolgedessen wird sich ihr Vorrat an Sauerstoff in ungefähr 50 Erdenjahren total erschöpft haben. Durch ihr enorm hohes Militärbudget hat die klingonische Wirtschaft keine Reserven für die Bekämpfung dieser drohenden Katastrophe. Selbst der Name des Klingonen, der die Friedensverhandlungen mit der Föderation aufnimmt, Gorkon, ist an den sowjetischen Führer Gorbatschow angelehnt. In der globalen Umbruchphase der späten 80er und frühen 90er Jahre wird die Welt plötzlich unübersichtlicher. Staaten lösen sich auf, neue, kleinteiligere Konflikte entstehen. Diese komplexer gewordene Welt der Ära nach dem Kalten Krieg spiegelt sich in den neuen Star Trek-Serien, angefangen mit The Next Generation, die ab 1987 in den USA ausgestrahlt wurde. Die neue Enterprise ist Teil einer Föderation, die sich ihrer ethisch-moralischen Position nicht mehr sicher ist. Und der Feind kommt nicht mehr nur von außen, sondern von innen. Wir jagen einen unschuldigen Mann. Ich begreife nicht, wie Sie so unglaublich naiv sein können. Captain. Mein Vater lehrte mich, dass die Vereinte Föderation der Planeten die bemerkenswerteste Institution ist, die je eingerichtet wurde. Und dass es meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese außergewöhnliche Union geschützt wird. In der Folge Das Standgericht führt eine hochdekorierte Sternenflottenadmiralin einen Schauprozess gegen einen unschuldigen Fähnrich, weil sie überall Feinde und Verschwörungen gegen die Föderation wittert. Die Verhöre von Simon Tarsus werden aufhören. Die Verhöre werden nicht aufhören, im Gegenteil. Sie werden ausgeweitet werden. Admiral, was Sie hier tun, ist unethisch. Es ist amoralisch. Bei aller Ambivalenz. Am Ende findet fast jede Folge zu einer klaren Haltung. Und moralische Leitfigur ist der von Patrick Stewart verkörperte Captain Jean-Luc Picard. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Diese Figur dient eigentlich auch als so ein kritisches Gegengewicht zu den früheren Ideen einer Cowboy-Diplomatie, sodass bei Next Generation in vielen Aspekten doch auch schon sehr nuancierte Gegenansätze zu Reagan und dem ersten Bush realisiert wurden. Es kommt in der Next Generation dann auch klar raus, dass das Geld abgeschafft worden ist und dass man anscheinend in so einer nicht näher definierten, amerikanisch geprägten Form des Sozialismus in der Föderation lebt, was dann ein direkter Gegenentwurf zu den Reaganomics der damaligen Zeit ist. Sehen Sie, im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld. Es gibt kein Geld? Wollen Sie damit sagen, Sie werden nicht bezahlt? Ich finde es ja interessant, dass man, dass Roddenberry damit durchgekommen ist, in einem kapitalistischen System wie den USA eine Utopie zu etablieren, in der Geld keine Rolle spielt. Das ist ja eigentlich hochkommunistisch. Dass eine Gesellschaft ohne Geld funktioniert, wird innerhalb des Star Trek-Kosmos schlicht durch den technologischen Fortschritt erklärt. Die Technik hat Probleme wie Hunger, Überbevölkerung, Krankheit, Armut einfach überwunden. Jan-Patrick Schlame vom Trekcast nennt Star Trek bedingungslos fortschrittsgläubig. Diese ganze Science-Fiction würde ja ohne diesen Fortschrittsglauben kaum funktionieren. Und interessanter finde ich noch, dass es eigentlich auch kaum Kritik gibt. Also es wird kaum innerhalb der Serie hinterfragt, ob die Technologie auch negativen Nutzen hat. Für den Politikwissenschaftler Sebastian Stoppe ist der Fortschritt aber nur die Basis für eine utopische Erzählung. Seiner Meinung nach ist Star Trek deshalb auch nicht wirklich Science-Fiction. Die klassische Science-Fiction beschäftigt sich hauptsächlich damit, was Technik mit dem Menschen anrichtet. Eine Utopie hingegen möchte ja einen fiktiven Gesellschaftsentwurf präsentieren, der ideal ist im Vergleich zu dem, was wir in der Gegenwart haben. Da geht es also weniger um Technik. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, wie hat sich eigentlich diese Gesellschaft auf Basis dieses technologischen Fortschritts weiterentwickelt. In Star Trek The Next Generation werden viele moralische Probleme der realen Welt durchdiskutiert. Die Serie griff Themen wie Umweltschutz, Sterbehilfe, Todesstrafe oder medizinische Ethik auf. Selbst Terrorismus war Thema im Star Trek-Kosmos, wo er deutlich vielschichtiger behandelt wurde als in zeitgenössischen US-Produktionen. Eine Entwicklung, die in der Folgeserie Deep Space Nine deutlich größere Ausmaße annimmt. Wollen Sie bestreiten, dass die Föderation an organisierten terroristischen Aktivitäten gegen das kardassianische Volk beteiligt ist? Nach langem Krieg schließt die Föderation Frieden mit den Kardassianern, einer aggressiven, feindlichen Macht. Der Frieden markiert aber kein Happy End. Es werden stattdessen die Probleme diskutiert, die ein unter den Bedingungen von Realpolitik abgeschlossener Friedensvertrag mit sich bringt. Im Zuge des Friedensabkommens fallen Planeten an die Cardassianer, obwohl dort Kolonisten der Föderation leben. Die wiederum wehren sich mit terroristischer Gewalt. Der Vertrag ist nicht gut. Die Föderation gab einfach zu viel her. War es nicht auch so, dass einige cardassianische Kolonien in der Föderationszone der Kolonie bleiben wollten? Das klang doch nach einem vernünftigen Kompromiss. Wer will, kann darin auch eine Parallele zur Siedlungsproblematik im Nahostkonflikt sehen. Die Föderation verurteilt zwar die Taten der Terroristen, aber die Handlung äußert auch Verständnis und macht deutlich, dass es in einer komplizierten Welt keine einfachen Antworten mehr gibt. Andreas Rauscher. Deep Space Nine, glaube ich, ist tatsächlich sehr stark von den ganzen poststrukturalistischen Ideen geprägt. Also wo man eben im Zug der Postmoderne vom Ende der großen Erzählung, die die Welt erklären, ausgeht. Da draußen töten sich gegenseitig Menschen, Major. Soll das heißen, Sie raten mir davor, die Augen zu verschließen? Also haben Sie denn nicht das Recht, sich zu verteidigen? Sie sind eindeutig zu weit gegangen. Eines kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Die Cardassianer sind unsere Feinde, nicht ihre eigenen Kolonisten. Und wenn die Sternenflotte das nicht einsieht, dann ist die Föderation noch naiver, als ich es bisher gedacht hatte. Ist die moralische Haltung bei der Next Generation noch recht eindeutig, geht sie in Deep Space Nine beinahe vollständig in postmoderner Ambivalenz verloren. Dass sich unter den Bedingungen eines Krieges moralische Ideale schwer aufrechterhalten lassen, ist zentrales Thema der Serie. In den vergangenen 3 Monaten habe ich jeden Freitagmorgen die offizielle Liste des Sternflottenpersonals, das im Krieg getötet, verletzt oder vermisst wurde, bekannt gegeben. Es ist so etwas wie ein grausames Ritual geworden. Wir sollten dafür sorgen, dass die Romulaner in dem Krieg auf unserer Seite stehen. Mit den vereinten Kräften der Föderation, Klingon und der Romulaner können wir endlich in die Offensive gehen. In der Folge Im fahlen Mondlicht steckt die Föderation inmitten eines Krieges gegen eine fremde Macht, den sie langsam aber sicher zu verlieren droht. Um die Romulaner davon zu überzeugen, auf Seiten der Föderation in den Krieg einzutreten, greift der Captain von Deep Space Nine, Benjamin Sisko, zu einer verzweifelten und ethisch fragwürdigen Maßnahme. Er lässt einen Romulaner töten und sorgt dafür, dass es so aussieht, als ob die feindliche Macht die Verantwortung trägt. Um genau 8 Uhr, Stationszeit, hat das Romulanische Reich dem Dominion offiziell den Krieg erklärt. Ich log und ich betrog. Ich habe Männer bestochen. Ich leistete Beihilfe zum Mord. Aber das Verdammungswürdigste von allem ist, dass ich denke, dass ich damit leben kann. Gewalt ist inzwischen zum legitimen Mittel einer Politik geworden, die sich gegen übermächtige Feinde zur Wehr setzen muss. Wenn man sich Deep Space Nine anschaut, dann greift das eigentlich schon vieles vorweg, was ab den 2000er Jahren im Krieg gegen den Terror zum politischen Gegenstand wurde. Anders als in der klassischen Serie der 60er Jahre und auch anders als in The Next Generation wird das moralische Dilemma hier nicht mehr aufgelöst. Gibt es kein richtiges und kein falsches Handeln mehr. Ein Weg, der in den Folgeserien Voyager und Enterprise weiter verfolgt wurde. Die bislang letzte Neuorientierung des Star Trek-Franchise stellen die Kinofilme des Regisseurs und Produzenten J.J. Abrams dar. Anstatt eine neue Geschichte mit neuen Charakteren aus der Star Trek-Historie zu erzählen, werden dort die Anfänge der Enterprise-Crew unter James T. Kirk behandelt. Die Filme folgen der Logik und der Ästhetik des modernen Blockbuster-Kinos. Viele Kritiker haben den mangelnden Tiefgang bemängelt. Aber auch in der neuesten Star Trek-Interpretation bleibt die Utopie einer fortgeschrittenen Menschheit noch spürbar. Nur unter wiederum völlig veränderten Vorzeichen einer spätestens nach 9/11 verunsicherten westlichen Welt. Da ich wieder Ihr erster Offizier bin, ist es meine Pflicht, gegen unseren Auftrag Einspruch zu erheben. Sicher, was auch sonst. Die Enterprise wird im Film Into Darkness auf eine Jagd geschickt, den Terroristen Khan Noonien Singh zu töten. Der logisch denkende Vulkanier Spock ist der Einzige, der Bedenken äußert. Keine Sternenflottenvorschrift verurteilt einen Mann zum Tode ohne einen Prozess. Abgesehen von den Regeln ist diese Handlung moralisch falsch. Abgesehen von den Regeln war ihren Hintern aus einem Vulkan zu holen moralisch korrekt. Wer will, kann darin durchaus einen Kommentar zur erneuerten Außenpolitik der USA unter Barack Obama sehen, in der Terroristen, allen voran Osama bin Laden, ohne Prozess getötet werden. Und als gegen Ende des Films Passanten auf der Erde mit Schrecken in den Himmel blicken, wo ein riesiges Raumschiff in selbstmörderischer Absicht Richtung Erde rast. Neues Ziel setzen! Sternenflotten Hauptquartier! Da greift der Film bewusst auf die ikonisch gewordenen Bilder vom 11. September zurück. Die Föderation der neuen Star Trek-Filme ist weit von Roddenberrys Idealvorstellung entfernt. Sie ist verängstigt. Gefahren drohen ihr von außen und von innen. Das ist dann eine hart verteidigte Utopie. Letztendlich ist man davon überzeugt und sagt, nein, was wir machen hier ist das Richtige, aber es ist hart erkauft. Und ich glaube, die Botschaft ist, ein idealer Gesellschaftsentwurf muss auch immer aktiv wirklich verteidigt werden. Es wird immer diejenigen geben, die uns Schaden zufügen wollen. Um sie aufzuhalten, riskieren wir es, etwas ebenso Böses in uns selbst zu erwecken. Die Utopie gibt es nicht mehr. Themen wie Gleichberechtigung, Bürgerrechtsbewegung, eine zufriedene Gesellschaft ohne Hunger, die wissenschaftliche Erforschung des Weltraums, all das kommt hier nur noch am Rande vor. Das neue Star Trek handelt nicht von einer idealen Gesellschaft, sondern davon, wie eine Gesellschaft im Wohlstand ihre Werte nicht aufgibt. Aber wo steht Star Trek nach 50 Jahren im Spannungsverhältnis von naiver Zukunftsgläubigkeit und zynischer Gesellschaftsstudie? Also ich glaube, Star Trek ist nie zynisch geworden in der Darstellung einer zukünftigen Gesellschaft. Star Trek mag in letzter Zeit pessimistischer geworden sein, was eine ideale Zukunft angeht. Mr. Sulu, bringen Sie uns raus. Zugleich aber bestand weiterhin als utopische Perspektive doch die Möglichkeit, irgendwann der utopische Zustand doch erreicht wird, sodass es als Idealperspektive immer noch dieses utopische Miteinander, das Roddenberry entworfen hatte, möglich ist.